So, people. Hallo Leute. That was deep and hard yesterday, wasn't it? Das war tiefgründig und schwierig gestern, nicht wahr? Because I love you, I will always tell you the truth. Aber weil ich euch liebe, werde ich euch immer die Wahrheit sagen. There's another root. Da gibt es noch eine Wurzel. Lot of people have a very strong and deep root. Viele Menschen haben eine ganz lange und tiefe Wurzel. It's called circumstances. Und diese heißt Umstände. Remember, the root is what you trust in. Erinnert euch, die Wurzel ist das, worauf ihr vertraut. Wo ihr euch hingebt. Put your emphasis where you get your nutrients from. Wo ihr euren Schwerpunkt habt, wo ihr eure Nahrung bekommt. Source of your life. Und die Kraft eures Lebens. So look at this. So schaut mal. Bible actually tells us that this is not a good root. Die Bibel sagt uns, dass das keine gute Wurzel ist. What does it mean? Und was bedeutet das? Ecclesiastes tells us. Im Prediger lesen wir: Who observes the wind and the clouds will neither sow nor reap. Das, wer den Wind und die Wolke beobachtet, weder säen noch ernten wird. Do you know, there is a scripture that I think it's so fascinating. Und wisst ihr, da gibt es eine Schriftstelle, die ich so faszinierend finde. Paulus sagt: A great and effective door has been opened to us, and there are many adversaries. Eine große und wirkungsvolle Tür hat sich uns geöffnet und es gibt viele Gegenspieler. Look at this. Schaut mal. You know, Paul did never have his root in circumstances. Paulus hatte niemals seine Wurzeln in den Umständen. If he would have had, he would have said, "Oh my God, there are many circumstances. I'm out of here." Wenn er sie dort gehabt hätte, dann hätte er gesagt, oh, da sind so viele Umstände, ich bin hier weg. Half of his entire ministry life, Paul was in prison. Doch sein halbes Leben im christlichen Dienst war Paulus im Gefängnis. Terrible prison, where he was tortured and beaten. In einem schlimmen, schrecklichen Gefängnis, wo er gefoltert und geschlagen wurde. He never had his root in the circumstances. Aber er hatte seine Wurzel nie in den Umständen. Es war ihm egal. He preached the gospel in prison. Er predigte das Evangelium im Gefängnis. And he did, this is what he said. Und er sagte Folgendes. The word of God cannot be put in chains. Das Wort Gottes kann nicht in Ketten gelegt werden. When he was in prison, do you know what he wrote? Wisst ihr, was er geschrieben hat, als er im Gefängnis war? The prisoner of the Lord. Er schrieb Paulus, der Gefangene des Herrn. Not the prisoner of circumstances, he was the prisoner of the Lord. Er war kein Gefangener von Umständen, er war ein Gefangener des Herrn. So many people put their roots in circumstances. So viele Menschen legen ihre Wurzeln in Umständen. I would love to do this, but I can't because of circumstances. Ich würde das ja gerne machen, aber ich kann es nicht aufgrund der Umständen. I would love to go there, but I can't because of the circumstances. Ich würde ja gerne dorthin gehen, aber ich kann es nicht aufgrund der Umständen. You know, I've learned this, thank God, very young. Und ich habe das, Gott sei Dank, schon in sehr jungen Jahren gelernt. I do not worry about my circumstances. Ich mache mir über meine Umstände keine Sorgen. Circumstances of adversity blow against me like a strong wind. Wenn die Umstände meiner Gegenspieler gegen mich wehen wie ein starker Wind, I simply set my sails to use them to take me the direction where I choose to go. Setze ich einfach meine Segel, um ihn zu nutzen, um dorthin zu kommen, wohin ich gehen will. Wow. My life is a life where if I would have had my root in circumstances, I would have quit a million times. Mein Leben ist ein Leben, das wenn ich meine Wurzeln in Umstände gehabt hätte, dann hätte ich schon eine Million Male aufgegeben. I've had a lot of persecutions, setbacks and problems. Ich hatte schon oft Verfolgung, Behinderung und einiges an Problemen erlebt. My roots are never in my circumstances. Meine Wurzeln sind niemals in den Umständen. Tell you what, a real Christian, if he doesn't put his root in circumstances. Ich kann euch sagen, wenn ein richtiger Christ seine Wurzeln nicht in Umstände legt, he can use the stones that the devil throws at him to try to stone him. Kann er die Steine, die ihm der Teufel versucht, in den Weg zu schleudern, um ihn zu steinigen? Stepping stones, yes. To step into his destiny and purpose. Als Trittstufen verwenden, um in seine Bestimmung zu kommen. So have you put your roots in your circumstances? Also habt ihr eure Wurzeln in den Umständen? I can't because. Ich kann nicht, weil. I feel the Lord wants me to, but because. Ich glaube, der Herr möchte, dass ich aber. Do not put your confidence, your trust, your emphasis and your root in your circumstances. Lege nicht dein Vertrauen, deine Zuversicht, dein Hauptaugenmerk und deine Wurzeln in Umständen. Ich werde euch sagen, was die Frucht davon ist. The fruit is always unhappiness. Die Frucht davon ist immer Traurigkeit. Why is it unhappiness? Warum ist es immer Traurigkeit? Because if you put your roots in circumstances, when the circumstances are wonderful, you are happy. Weil wenn du deine Wurzeln in die Umstände legst, dann bist du nur glücklich, wenn die Umstände wunderbar sind. But what happens when the circumstances are not so good? Aber was passiert, wenn die Umstände nicht so gut sind? You are unhappy. Dann bist du traurig. People who put their roots in circumstances live a life of unhappiness. Menschen, die ihre Wurzeln in Umstände haben, leben ein Leben von Traurigkeit. And I tell you why. Ich sage euch wieso. Because many times you have absolutely no control over your circumstances. Weil ihr sehr oft überhaupt keine Kontrolle über eure Umstände habt. Null. So don't put your roots in circumstances. Also legt eure Wurzeln nicht in Umständen. Are you a person that is completely dependent on circumstances around you? Bist du eine Person, die komplett abhängig ist von den Umständen um dich herum? Pull your roots out. Streck deine Wurzeln aus. Say, Lord, I'm so sorry. Sage, Herr, es tut mir so leid. I've been so stupid. Ich bin so dumm gewesen. Ich habe meine Wurzeln am falschen Ort gehabt. The Bible says. Wisst ihr, die Bibel sagt. That the righteous is like a tree planted by the water. Der Gerechte ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen. What it says. Und schau, was es sagt. He will not stop from yielding fruit, even in the dry season. Er wird niemals aufhören, Frucht zu bringen, nicht mal in der Dürrezeit. Und was bedeutet in das? In the worst circumstances, you can be fruitful unless you put your roots in circumstances. Du kannst in den schlimmsten Umständen Frucht bringen, außer wenn du deine Wurzeln in den Umständen hast. Oh, I wish I could wake the whole world up to understand this. Ich wünschte, ich könnte die ganze Welt aufwecken, um das begreiflich zu machen. I shall continue tomorrow, but another root. Wir werden morgen weitermachen mit noch einer anderen Wurzel. Bis morgen.